Und nun der Brief. Sehr geehrter Herr Dichter Hesse, als wir kürzlich lasen, dass Sie auf den leisen Wunsch einer unserer Brüder im gelobten Lande der Vereinigten Staaten ein für die Juden beleidigendes Wort gestrichen haben, nach einigen verpflichtenden Sätzen haben wir, die edlen Juden von Lübeck, durch Abstimmung 13-11 Stimmen beschlossen, Sie zum Juden honoris causa zu ernennen, was wir Ihnen zu Ihrer Genugtuung hier mitteilen. Schon lange schien es uns, sagen wir seit 1906, dass Sie ein Feind Ihrer protestantischen Verwandten sind. Doch konnten wir noch nicht feststellen, ob Sie als Feind der Christen auch einer der Juden sind, beispielsweise wie die verfluchten Nazis. Aber dadurch, dass von allem Anfang an unser Bruder S. Fischer in Berlin Ihr Verleger war und als wir sahen, wie Sie durch eine einzige kleine Reise nach Indien zum Buddhisten wurden, wussten wir mit Sicherheit, dass Sie auf uns zukommen würden. Und sind Sie vielleicht nicht gekommen? Denn Sie sind heute ein Bruder, wir wollen sagen, ein Philosemit, unser Freund, ein Freund der armen Juden. So wie es einem deutschen Dichter zusteht, der bekannt und berühmt unter unseren Leuten werden will. Sie haben sich mit solcher Schnelligkeit unserem Bruder in New York gefügt, dass Sie als Beispiel und Vorbild für andere deutsche Schriftsteller gelten werden, wenn Sie von der Macht, die wir jetzt auch in Deutschland haben, Kenntnis erhalten, obwohl wir mit einem eigenen Staat Israel zählen. Aber für uns ist es bequemer, in Deutschland und Amerika zu bleiben, als uns in das gefährliche Land von Jerusalem zu begeben. Und weil Sie zu einem Beispiel wurden, haben wir Sie ebenfalls zum beschnittenen Ehrenhalber ernannt, was Sie zweifellos noch mehr freuen wird, wenn Sie dies erfahren. Für dieses Ehrendiplom wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns einen kleinen Beitrag von 50 oder 100 Mark oder was Sie geben können, an die literarische Adresse unserer Gemeinschaft senden würden. Wir grüßen Sie herzlich mit einem Es lebe Juda, die edlen Juden von Lübeck, gezeichnet Dr. Korinthenberg, Vorsitzender des Landgerichtes, Oktober 1948. Es ist eine Tatsache, die Juden haben Hermann Hesse benutzt, um ihn als Beispiel und Vorbild für andere deutsche Schriftsteller zu missbrauchen, um sie von der Macht, die sie jetzt in Deutschland haben, zu unterrichten. Solange er lebte, haben sie sich seiner Gutmütigkeit und typisch arischer Treuherzigkeit und seines rührenden Geistes eines alten Germanen bedient. Er glaubte, dass der Jude sich im Unglück befände, so dass sein angeborener Edelmut ihn dazu führte, seine jüdischen Freunde zu verteidigen. Etwas, das sogar selbst Hitler tat, wie uns Kubitschek enthüllte, und auch ich ohne zu zögern tun würde. Aber wenn Hesse lange genug gelebt hätte, würde er festgestellt haben, was die Juden aus seinem literarischen Werk gemacht haben, ebenso sein Verleger Suhrkamp und seine Schweizer Familie, besonders sein Sohn Heiner, so sind wir nicht sicher, ob er seine Unterstützung fortgesetzt hätte, ohne die Wahrheit über das Judentum aufzudecken. Die gesamte literarische Produktion von Hesse, das Zeugnis der großen deutschen Tradition der Romantik, wurde dem Hippietum, der Rauschgiftszene, der Verweichlichung und Zerstörung mehrerer Generationen in der Welt zur Verfügung gestellt. Man hat sie verfälscht und verzerrt, und den schaurigen Zielen des internationalen Planes von Zion zu dienen. Der Wahrheit zur Ehre sei gesagt, dass Ninon dies niemals zugelassen hätte. Solange sie lebte, hatte sie viele Schwierigkeiten mit den Schweizer Kindern Hesses nach dem Tode des Schriftstellers durchzustehen. Sie hat mir dies selbst gestanden, doch diese haben aus Dummheit, Unwissenheit und materialistischen Interessen alles zugelassen. Ein hermetischer Schriftsteller von Minderheiten ist gezwungen worden, sich in ein Konsumprodukt, einen Bestseller zu verwandeln. Das ist es, was die Juden mit denen machen, von denen sie glauben, sie seien ihre Freunde. Sie benutzen sie, sie massakrieren sie, sie morden sie, denn im Grund verachten sie sie zutiefst. Jehova gestattet ihnen nichts anderes. Der Herr der Finsternis ist unbestechlich. In England sind die Juden sehr weit nach oben gekommen und tief eingedrungen. Rothschild ist ein Lord, der Adel ist auch verunreinigt, sogar das Königshaus. Es wird behauptet, dass sie sogar beschnitten werden. Lord Mountbatten heiratete eine Nachfahrin jüdischer Bankiers, von seiner germanischen Tradition abfallend. Sein Vater, Lord der Admiralität, wurde im Ersten Weltkrieg gezwungen, von seinem Amt zurückzutreten, weil er aus Deutschland stammte. Er musste seinen Namen Battenberg ablegen. Es war eine große Demütigung. Doch wenn er seinen Sohn gebeten hätte, sich einen jüdischen Namen zuzulegen, so würde dieser es vielleicht getan haben. Er war bereits völlig in den Dienst des auserwählten Volkes getreten. Sein gotisches, hyperboreisches Blut hat er an das Gegenblut Judas verkauft. Seine Tochter ist Maranin und seine Enkel werden vielleicht beschnitten. Ein weiteres war mit dem holländischen Prinzgemahl Bernhard geschehen. Trotzdem er in Deutschland der SS angehört hatte, verzichtete er auf Blut und Heimat. Er verachtete Chile, weil dort die Militärs preußische Uniformen tragen, und wurde einer der Vorsitzenden der Bilderberger Gruppe, eine synarchische Organisation des internationalen Judentums im Dienste der großen Verschwörung. Alle diese verarmten germanischen Adligen waren bereit, sich für die Gelder Zions zu verkaufen, um ihren Status halten zu können, und auch bereit, den unedelsten Verrat und Treuebruch gegen ihr Blut und den Führer ihrer Rasse zu begehen, damit ihre wahre Heimat in den Abgrund der Teilung zu stürzen und in die Vernichtung.